Nein. Hallo und herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Mein Name ist René. Ja, und hier ist Stefan. Herzlich willkommen und wir sind wieder unterwegs, wie beim letzten Mal, aber diesmal nicht im Auto, sondern wir sitzen hier gemütlich auf der Straße rum. In einsamer Zweisamkeit auf einer Parkbank. Und direkt vor uns, René, dieses große Gebäude ist rot und ein Rathaus, also das rote Rathaus. Genau. Und auf der anderen Seite, ganz schmal und groß und lang, der Berliner Fernsehturm. Richtig. Jetzt wisst ihr ungefähr, wo wir sind. Für alle Nicht-Berliner mal am Rande die Info. Wir Berliner nennen den Fernsehturm nicht den langen Lulatsch. Nein, sondern den Telespargel. Auch nicht. Nein? Nein. Wie dann? Wir nennen den einfach Fernsehturm. Ja, aber ich glaube, Telespargel ist die noch liest die zweite man, Variante. Man. Ja. Guck mal, hier fährt ein Auto im Gehweg lang. Frechheit. Kann man die Nummernschilder hier aufschreiben. Gibt's ja nicht. Also hier gibt es heute nicht viel zu sehen. Das sind Ferien in Berlin, Osterferien. Und ja, so richtig überlaufen ist ja Alex diesmal nicht, finde ich. Ja, Stefan, wie bist du denn hergekommen? Na, mit der U-Bahn. Ja. Und mit dem Bus. Weil, ein Wunder ist geschehen. Wir müssen dazu sagen, heute ist der erste Tag, wo mal wieder alles fährt. Ja. Zwar nicht hundertprozentig planmäßig, aber es fährt wieder alles. Ich kam mir so ein bisschen vor die letzten Tage wie in einem Kinofilm, hier so, Verdi strikes back. Verdi schlägt zurück. Ja, auf jeden Fall müssen wir die nächsten Tage mal abwarten. Ich denke mal, da wird nochmal eine Streikwelle auf uns zukommen. Ja, aber es war ein schönes Gefühl, als die U-Bahn wieder gefahren ist. Also ja. Es war irgendwie ungewohnt. Man war ein bisschen unbeholfen bei der Jungfernfahrt. Genau. Aber man muss dazu sagen, viele Leute haben das irgendwie nicht beachtet. Weil wenn man so sieht an den Bahnhöfen, immer noch so viele Fahrräder und so viele Autos. Also viele haben sich nicht umgestellt, sondern sind weiterhin mit ihren Alternativen. Ja, vielleicht haben sie aber auch Freude dran gefunden. Ja, haben sich wahrscheinlich dran gewöhnt an die Alternativen. Ja, ich denke mal. Ja. Naja, auf jeden Fall ist es auch gut für dich, weil du kommst jetzt wieder regelmäßig mit der U-Bahn zur Arbeit. Ich komme jetzt wieder regelmäßig mit der U-Bahn zur Arbeit und nicht mehr in dem schwitzigen Notbus. Warum riechst du denn so? Das hat andere Ursachen. Okay. Ja. Wir genießen hier gerade Renés Mittagspause übrigens. Richtig. Stefan hat mich heute in der Firma besucht. Und weil ich habe diese Urlaub. Aufzeichnung entführt. Ja, aber es ist doch mal ein schönes Experiment. Deswegen müssen wir uns auch ranhalten. Wir haben eine Menge Matzen hier voraufgezeichnetes Material heute. Richtig, ihr dürft euch unter anderem auf ein kleines Kind wieder freuen. Leo, genau. Und da wissen alle schon, wer er ist. Ja. Dazu später mehr, ne? Richtig. Ja, der Streik war ja letzte Woche beherrschendes Thema bei uns im Blog. Richtig. Wir haben eine kleine Umfrage gestartet, leider etwas zu spät, deswegen haben wir wahrscheinlich nicht alle Stimmen mitnehmen können. Aber, Stefan, das Ergebnis war? Die überwiegende Tendenz, es ging ja darum, ob man für den Streik Verständnis aufbringt oder nicht. Und das nicht unerwartete Ergebnis aus unserer Sicht, 88% zeigen kein Verständnis für den Streik und für die Forderung der Verdi-Angestellten oder Mitglieder. Verdi-Mitglieder, Und 8% befürworten den Streik und 4% sagen, scheißegal. Ja, also vielleicht ist die Umfrage jetzt nicht ganz repräsentativ, aber ich denke, sie zeigt schon die Richtung. Die Tendenz stimmt ja auch. Es waren, ne, die Tendenz stimmt. Na, man hört es ja jetzt auch. Es gibt kein richtig oder falsch bei einer Meinungsumfrage. Ja, das stimmt. Nee, also es waren ungefähr zwischen 70 und 80 Leuten, so letzter Stand. Ne? Ja, immerhin. Ja, und wie gesagt, scheint ja zumindest bei den Lesern unseres Blogs oder zumindest bei denen, die abgestimmt haben, eine eindeutige Tendenz zu sein. Genau so ist es. Richtig, richtig. Ja, und ihr habt ja auch schon im Intro ein bisschen gehört. René ist Bus gefahren und hat da mal ein bisschen aufgenommen. Ja. Und war auch sehr lustig. Genau. Und ich habe auch schon nach der zweiten Busfahrt kapiert, dass man nicht an der Tür dran stehen darf, sonst schließt sie nämlich nicht. Ja. Das war mal schwierig. Also scheiß Automatik. Man hat jede Fahrt immer einen dabei gehabt, der es noch nicht wusste. Weißt du noch, wie es früher war, zu DDR-Zeiten? Die schönen Icarus-Busse. Da wurden die Türen wahrscheinlich gar nicht zugemacht. Doch. Von innen festgehalten. Da, aber die waren aus Holz, die konnte man zutreten. Es war kein Problem, da gab es keine Automatik. Nee, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht erinnern. Nein? Bin ich kein Bus gefahren? Da musst du mal in deiner Kindheit nochmal graben. Du bist doch älter als ich. So. Auf jeden Fall, den besten Spruch, den ich gehört habe von einem Busfahrer, war, treten Sie bitte in den Bus rein, wir sind hier nicht in Indien, wir müssen die Türen zumachen. Ja, sehr gut. Aber wie gesagt, du hast immer einen Bike gehabt, der auch nicht kapiert hat, dass der Rucksack komplett in den Bus rein muss. Ja. Eigentlich hätte der Busfahrer die Ansage machen müssen, bitte nehmen Sie alle Ihre Körperteile in den Bus rein, damit wir weiterfahren können. Naja, aber da hat man schon gesehen, dass die Busfahrer meistens nicht aus Berlin kamen, denke ich. Ne? Weil Berliner Busfahrer sehen das anders. So langsam bildet sich eine Traube um uns rum. Ja, jetzt kommen auch wieder ein paar Touristen. Du kannst ja spontan mal die Leute fragen, wo sie herkommen. Ich habe gerade gehört, dass im Moment jeder versucht, mit Umfragen auf der Straße irgendwie so Inhalte zu füllen für auditive Sounderlebnisse. Also lass uns mal nicht... Da springen wir nicht auf den Zug. Nee, auf den Zug springen wir nicht auf. Nein, wenn er überhaupt fährt. Genau. Ja, ich habe auch noch, ich war ja letzte Woche auch noch unterwegs, bin noch mit der S-Bahn gefahren, auch noch ein paar Streikimpressionen. Und ganz besonders ist mir der Bahnhof Ostkreuz aufgefallen. Da hat man ja echt im Berufsverkehr das Gefühl, eine Bahn fährt ein, alle Leute steigen aus, die Bahn, oder ein und aus, die Bahn fährt raus und die Leute stehen immer noch da, so hat man das Gefühl. Also es ist echt krass. Und die besten Zitate von den Stationsansagern war, bitte nutzen Sie die ganze Länge des Zuges. Genau. Das ist ein sehr wichtiges Zitat. Ein und geflügeltes Wort mittlerweile. Was ich auch sehr lustig fand, was ich so von Weitem gehört habe, bitte lassen Sie zuerst die Leute aussteigen. Ja, da ist so, da sind so einfache Dinge einfach nochmal logisch erklärt. Ne? Ja, wir müssen wieder zurück zu den Wurzeln. Wir lernen nochmal das S-Bahn. Genau, richtig. Und da ist ja eigentlich schon eine super Überleitung zu Leo, würde ich sagen, weil Leo wird uns in der heutigen Ausgabe Leo erklärt mal erzählen, wie... Guck mal, wurden wir gerade angegrinst, haben gerade angelächelt, Leute. Und ich habe nicht hingeguckt. Die hätten sich wahrscheinlich gerne dazugesetzt. Ja, nee, Leo erklärt nochmal, wie das mit dem Busfahren funktioniert. Und vielleicht geht er auch nochmal auf den Streik ein. Wollen wir mal reinhören. Genau, viel Spaß. Hallo, liebe Leute, hier ist der Leo. Leo erklärt. Ich möchte jetzt erzählen, wie ein Bus fährt. Nein, so hier fährt ein Bus. Erst fährt er an der Haltestelle los, dann fährt er zur nächsten Haltestelle und dann bremst er und dann lässt er die Leute einsteigen. Aber erst muss man die Fahrkarte zeigen und wenn man keine hat, muss man Geld bezahlen. Die streiken und ich weiß jetzt, was streiken ist. Und zwar denken die, dass die dann mehr Geld bekommen. Kein Bus kommt. Das merkt man daran, dass nichts kommt. Mit Auto, nur mit Mama. Dafür ist Mama schöner. Denn die muss ja immer nicht so früh los, weil dann muss ich nicht immer so früh aufstehen. Und du musst immer ganz, ganz früh los. Du, Papa. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr süß, Leo. Die besten Zitate aus Leo waren, fand ich gerade, Mutti ist die Schönste. Und wenn ihr richtig hingehört habt, habt ihr auch Lena kurz gehört. Ja. Es klang wie im Tierpark, aber es war Lena. Der Hintergrund übrigens, wer das jetzt nicht ganz mitgekriegt hat, warum Mutti die Schönste ist, ist der, dass normalerweise ich mit Leo mit dem Bus fahre und da muss er immer ein bisschen früher schon los und jetzt, wo der Bus nicht fährt, also er ist quasi ein Gewinner des Streiks. Weil er ausschlafen kann, weil er länger schlafen. Ich glaube, er war einer von den vier Leuten, die gesagt haben, go Verdi. Genau. Er liest auch jeden Tag den Blog, muss er dazu sagen. Ja, lass uns nochmal ihr könnt natürlich noch weiterhin abstimmen für die, bei der Umfrage. Ja. Lass uns mal die Beitrags-ID nennen. Oder Stefan, nenn du doch mal bitte die Beitrags-ID. Also ich habe drei Beiträge rausgesucht, die um den BVG-Streik handeln oder sich darauf beziehen. Und zwar der ursprüngliche Beitrag, dein Frustbeitrag, war die ID 1683, BVG-Streik, es lebe Berlin. Ja. So ist ja der Slogan der BVG. Und dann hast du auch berichtet von deiner Fahrt im Streikbrecherbus, was ich jetzt ziemlich hart fand. Das ja, falsch ausgedrückt. Die 1724, wenn ihr mal reinschauen wollt. Und dann auch die 1725, das sind ein paar Impressionen aus Berlin vom BVG-Streik. Genau, wie so ein U-Bahnhof-Eingang aussieht, wenn gestreikt wird. Richtig. Ja. Erklär mal kurz, es brennt überall Licht. Was? Es brennt überall Licht? Na, wenn ein U-Bahnhof gestreikt wird, brennt trotzdem Licht, auch wenn er gesperrt ist. Ja, und warum? Weiß ich nicht. Vielleicht müssen die auf ihre Kosten kommen, letztendlich. Am Jahresende müssen die auf Kosten vorweisen. Das ist ein Punkt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn da ja. eh nichts los ist, warum da die ganze Zeit Licht brennt? Ha. Dann kann man es ja ausmachen. Ja, Stefan, nächstes Mal ziehst du bitte die Jacke an, wo ganz groß die Internetadresse steht, weil es sind doch einige neugierige Leute, ja. die... Wir hätten hier so ein Schild vor sich selbst 200 Meter weiter noch umdrehen und gucken, was wir hier veranstalten. Ja, aber so hübsche Mädels waren eigentlich bis jetzt noch nicht bei. Ja, der Fanbus von blog.juber.de, der ist irgendwie noch nicht eingetroffen. Da haben wir überhaupt gesagt, wo wir aufzeichnen? Wir haben ja wieder so ein Geheimnis draus gemacht. Richtig, wahrscheinlich ist es unsere falsche Strategie. Ja. Übrigens, sind der, wie Verdi. Der Lärm ist da gerade der der Palast der Republik, der gerade im Abriss befindlich ist. Ist der immer noch nicht komplett weg? Der ist immer noch nicht komplett weg. Den werden wir uns dann gleich nochmal angucken. Ja, nachher. Ohne euch dann. Nach der Sendung, genau. Ja. Ja, wir wollen mal das Thema BVG-Streik nicht so in die Länge ziehen. Genau, weil der hat sich schon lange genug in die Länge gezogen, der ja. Streik. Wir hoffen für alle Berliner, Berlinerinnen und Berlin-Besucher, dass wir nicht nochmal so gequält werden. Aber ich schätze mal, da stehen die Chancen sehr schlecht. Ja, wir ja. werden sehen. Ja, jetzt machen wir zur Aufwärtsung ein bisschen Musik. Da hat René einen richtig coolen Song rausgesucht. Ja, passend zum Thema eigentlich irgendwie, ja. weil es geht ja immer nur ums eine, es geht ums Geld. Und zwar von Dislocated Boner. Der Titel heißt Give Me Your Money. Und das ist hammerharter Hip-Hop. Ja. Also wer dem Englischen mächtig ist und unter 18 ist, der hält sich jetzt bitte die Ohren zu, ne? Richtig. Dann viel Spaß. This shit ain't even funny. Yeah, you been sucking my dick, but you been sucking on my money much more. You yeah. acting like a professional whore, revolving doors, searching the floors for more gold to dig. My wallet was big, then I started tapping that ass. You started tapping my cash fast. You started building a staff so shit could last. But they done cool to the math, to the maddest. We tried to avoid the static, and I won't have it, cause I'm a. So, wir sind zurück aus der Pause. Tolles Lied. In ganzer Länge werden wir es sicher irgendwann hören. Ja, da fällt mir ein, wir haben ja noch einige Sachen vor. Zwei Sachen haben wir ja auf Tasche, die, wo wir jetzt noch nicht so richtig weitergemacht haben. Ja. Zwei tolle Sachen warten auf euch. Und noch eine dritte sogar. Für den Sommer haben wir uns auch was gedacht. Ich will jetzt keinen Hinweis geben, aber du weißt, denke ich, wovon ich rede. Ich weiß, worum es geht. Okay. Also ihr könnt gespannt sein. Zwei der Dinge sind auf jeden Fall verbunden mit Hörerlebnissen und ein Ding ist verbunden mit einem Leserereignis, würde ich mal sagen. Ja, da freue ich mich schon ganz doll drauf. Ja. Also, es immer. Lohnt sich überhaupt nicht abzuspringen. Nein, definitiv nicht. Und immer mal im Blog gucken, da erfahrt ihr alles. Genau. So, jetzt aber, Stefan. Jetzt geht's los. Lange nicht mehr gehabt, aber jetzt kommt mal wieder das Fragen- und Antwortspiel. Ja, dann werden wir jetzt mal das Funkhaus auffordern, die entsprechende Musik einzuspielen. Genau. Und dann... Der Musikredakteur hat schon den Knopf gedrückt. Dann gib mir mal eine Frage. Richtig. Quatsch. Das Frage- und Antwortspiel. Richtig, das kommt jetzt. Ich habe einen Beitrag rausgesucht, weil wir haben hier keinen Laptop und deshalb hört ihr ja auch mein Papier knistern. Oder rascheln vielmehr. Knistern tut Holz. Und ich habe hier einen Beitrag rausgesucht und willst du einen Tipp haben oder rate einfach mal? Ja, worum geht's denn? Es geht darum... Du hast eben schon gesagt, Hörerlebnis, da geht es auch um ein Hörerlebnis. Haben wir ein Hörerlebnis veranstaltet? Nicht wir. Jemand hat ein Hörerlebnis gehabt. Also im übertragenen Sinne. Jemand war bei einer kulturellen Veranstaltung, nehme ich an. Nein. Nein? Das hat nichts mit Kultur. Es ist kein Erlebnisbericht. Im Prinzip ist es auch ein Erlebnisbericht. Ach, es ist ein Erlebnisbericht. Ja. Und da kann ich mir schon fast denken, jemand hat unfreiwilligerweise ein Hörerlebnis gehabt? Ich spiele jetzt damit auf deinen Beitrag an und vielleicht ist das ja sogar, dass du Musik hörst, die du gar nicht hören willst. Total falsch. Was? Das war nicht von mir. Ach, dann gehen wir so ran. Der Beitrag war also nicht von dir. Nein. Dann kann er ja im Prinzip nur von Maite gewesen sein. Nein. Dann war er von mir? Ja. ein Beitrag von mir. Ist das immer schwierig, dass ich mich an Sachen erinnern soll, die ich selber geschrieben habe, weil ich schreibe sie ja auf, weil ich mich eben nicht mehr daran erinnern kann nach einer Weile. So. Ist das ein Beitrag im Winter? Muss ich mal gucken. Nein, im Frühjahr. Vom 3. Mai 2007 war der. Im Mai. Ein Hörerlebnis. Hat das dieses... Also ich habe was erlebt außerhalb meiner Wohnung. Richtig. Das kommt ja auch nicht so oft vor. Ja. Und war es vielleicht im Olympiastadion? Nein, viel zu groß. Viel kleiner. Viel kleiner. Das war in einer kleinen Runde. Ja, Runde ist jetzt das falsche Wort. Es war also nichts offiziell. Hat mich das Geld gekostet? Dich nicht, nee. Mich nicht? Also sowas würde ich mir auch merken. Es hat mir also kein Geld gekostet. Es hat was mit Hören zu tun, aber auch nicht wirklich, sagst du. Ja, doch, eigentlich schon. Eigentlich ausschließlich. Ja. Bin ich dadurch schlauer geworden? Habe ich dabei irgendwas gelernt? Also würde ich jetzt nicht so sagen. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ja, gib mir mal einen Tipp. Du warst nicht alleine. Ich war nicht alleine. Ich war wahrscheinlich mit Julia dort. Nein. Auch nicht. Dann kannst du ja nur mit... Mit Leo. Richtig. Allein mit Leo. Und da war niemand anders bei. Doch, aber nicht den, den du kennst. Da waren noch andere Leute mit bei. Ich bin mit Leo irgendwo hingefahren. Ja. Oh mein Gott, wo bin ich mit Leo hingefahren? Denk mal so an Planeten. Sind die wir waren noch nicht im Planetarium. Im Sea Life war ich mal mit ihm. Denk mal an Planeten, wir sind ja hier am Anfang. Ach, in Saturn. Richtig. Ich war mit Leo im Saturn und wir hatten dort ein Hörerlebnis. War das, also was ich mir immer gelegentlich gemacht habe, ist, wenn ich im Saturn was gucken wollte, habe ich Leo an die Audiostation gestellt, ihm Kopfhörer aufgesetzt und habe dann in Ruhe für mich geguckt. Aber das war es bestimmt nicht. Ich war mit ihm im Saturn. Habe ich da was gekauft? Also es war schon, was du jetzt gesagt hast, war schon die richtige Richtung. Aber ich glaube, du wolltest ja einfach nur CDs anhören. Und da ist dir was passiert. Du hast was erlebt dabei. Ich wollte mir CDs anhören. Vielleicht hilft dir ja der Titel des Beitrags. Wer bin ich? Wer bin ich? Ja, das sagt mir was. Ich habe mal einen Beitrag geschrieben, der so heißt. Aber, ach, Stefan. Wann war das? Im Mai? Ja. Im Mai diesen Jahres? Mai 2007. Da müsstest du ja eigentlich noch wissen. So, da sind die ersten weiblichen Zuhörer. Ja, hallo. Im Mai 2007. Im Mai 2007. Im Saturn am Alex? Du willst meine Telefonnummer? Ja. Konzentriere dich mal bitte. Achso. In Saturn am Alex? Ja. Mit Leo alleine? Also da steht ja nicht, in welchem das war. Ja, dann war es bestimmt nicht am Alex. Hellersdorf vielleicht, wo du wohnst. Gib mir mal noch einen Tipp bitte. Noch einen Tipp. Du hast was beobachtet. Da hat jemand was gesucht. Es hat jemand was gesucht im Saturn? Ja. Ein Produkt und er hat es nicht gefunden, er hat sich glatt angestellt. Naja... Naja, ich sag mal so, Stichwort ältere Dame. Eine ältere Dame? Ach Mensch, ja natürlich, das war das, wo ich den Leo da hingestellt habe. Ja, die hatte glaube ich die Musik vorgesummt, wollte eine CD als Geschenk kaufen und stellte sich an den Tresen, wo die Saturn-Mitarbeiter, wo der freundliche Saturn-Mitarbeiter tätig ist und sagte, ja, ich hätte gerne die CD und dann meinten die, von welches Lied? Und dann sagte sie, weiß ich nicht. Und von wem ist es? Und dann sagte sie, weiß ich auch nicht. Und daraufhin summte sie es, glaube ich, vor und der Mitarbeiter hat sofort erkannt, wo der Mitarbeiter ist. Sie hat es nicht vorgesummt, sondern hier steht... Ach so, ein Typ mit einer Kappe oder so hat sie gesagt. Ein Typ mit einer weißen Mütze. Genau, ein Typ, richtig, und ihr dürft jetzt raten, wer kann das nur sein? Also es war im Mai, ein Typ mit einer weißen Mütze. Ja, und eine der Mitarbeiterinnen und sagte sofort... DJ Ötzi. Richtig. Genau, ein Stern oder so war damals. Ein Stern, der deinen Namen dreht. Ja, sing nicht so viel, sonst kriegen wir Ärger mit der GEMA. Ah, ja, oder ja, mit, GEMA. Mit der Gesellschaft hier für... Wer interessiert uns die GEMA? Für Wort. Ja, wie heißt die VEU? Nee, keine Ahnung. Müssen Sie hier telefonieren, wenn wir hier aufnehmen? Ja, gut, genau, dann habe ich doch. Richtig. Und das haben dann auch einige... Du hast es ja als Rätsel sozusagen aufgestellt. Und das haben die Kommentierer, die kommen... Stimmt, die sollten es ermitteln, ne? Richtig, die haben es auch richtig erraten. Mein Handy hat gerade gestört. Oh. Ja. Gibt 5 Euro für uns. ja, richtig. Wer war der Erste? Der Erste war der Dirk. Ja. Die Zweite war Maite. Ne? der Erste war Dirk und die Zweite, die abgeschrieben hat, war Maite. Die Erste, die abgeschrieben hat, war Maite. Genau, richtig. Nee, war doch sehr schön. Das war der Beitrag. Oh, jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt ist mein Zettel weg. Ja, ich versuche mal die Zeit zu überbrücken und berichte ein bisschen noch von meinen Seherlebnissen. Hinter mir gerade eine Krähe. Nicht zu verwechseln mit einem Raben. Was? Ja, genau. Ornithologische Details können mal per Mail bei mir angefragt werden. Und zwar war es der Beitrag 1343. Ja. Aha. Was bin ich oder wer bin ich? Ja. Sehr schön. Ja, cool. Da hast du dir aber gerade einen abgebrochen. Ja, aber wirklich mal. Wie lange haben wir jetzt schon? Jetzt sind wir schon bei 20 das Minuten. Das reicht doch. Das ist doch sehr gut. Das ist doch sehr gut. Ja, da müssen wir mal. Ja, wir sind schon weit über 20 Minuten. Wir haben den Leo auch noch gehabt. Aber es macht doch nichts. Dann, aber für einmal haben wir noch Zeit. Was? Na, wir haben noch für eine Sache Zeit, die du immer mit drin haben willst. Ja, naja, jetzt kommen natürlich die, denen wir gratulieren müssen. Genau, die Geburtstagskinder. Geburtstagskinder, hast du da welche? Ich, warte mal. Oh, wir müssen ja erstmal deinen komischen Song wieder einspielen. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Ich kann zwei Leuten gratulieren und ich mache es mal einfach. Zwei Leute, einen Namen. René, herzlichen Glückwunsch an euch. René B. René N. Ja, da bin ich nicht dabei. Richtig, weil du bist René G. Schön, aber auf explizit war der Podcast ja diese Runde sowieso wegen der Musik Pausensong. Der Mitte, ja, ich habe auch ein Geburtstagskind. René B. kennst du ja, ne? Ja, den kenne ich, alter Kollege. Ja. Alter, Hauding. Ja, und zwar... Der Großvater von Julia hat Geburtstag. Den kenne ich doch auch. Genau, oder? Den kennst du auch. Da haben wir auch ein gemeinsames Tassenerlebnis gehabt. Ach, da, jetzt weiß ich. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, welcher von den vielen, aber genau der das war's. Der mit dem Tassenerlebnis. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von die mir. Grüße gehen, die kommen sogar an, die Grüße. Ja, die ist ja nicht weit weg von hier. Nicht nur deswegen, sondern auch, weil Julias Großmutter hört unseren Podcast. Und sie hat neulich zu mir gesagt, ich lache immer so komisch an gewissen Stellen. Ich wollte es dir auch mal sagen, aber ich habe nicht getroffen. Du musst es dann auch sagen. Ja. Wir wollen es noch weiterentwickeln. Ja, nee, auf jeden Fall. Genau, wenn ihr auch so Kritik oder irgendwas habt oder her damit. Oder irgendwas beizutragen habt, vielleicht auch zu unserem Podcast, dann immer her damit. Stefan, die Kontaktmöglichkeiten überlasse ich heute mal dir. Okay, oh, jetzt zieht hier Wind auf. Ja. Hoffentlich fliegen wir nicht weg. Genau, also, nehmt mit uns Kontakt auf. Am besten per E-Mail an blog@juba.de. Oder ihr nutzt das Kontaktformular im Blog bzw. die Kommentarfunktion in diesem Podcast-Beitrag. Ihr könnt natürlich auch anrufen, dann landet ihr direkt auf unserer Mailbox und zwar unter Berlin 030 202 368 03. Ja, so macht er das. Richtig. Gar nicht so schwierig. Nö. Wir freuen uns immer über positiv als auch negatives. Genau, und wir sortieren auch nicht aus. Nein. Hatten wir Feedback. Ja, mir fällt ein Feedback noch ein. Seit der letzten Sendung, die wir auch im Freien gemacht haben, kam sehr positiv rüber, dass unser Hintergrundsong nicht gespielt wurde, weil es gibt wohl Leute, die der schon zu langweilen scheint. Aber ich denke, wir werden ihn trotzdem beibehalten, unseren Karl Kebetsch. Ja, spätestens wenn wir wieder im Studio sind. Genau, weil das ist einfach mal ein Erkennungszeichen von uns. Richtig. Ja, gut. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich gerne beide Hände in die Händetasche stecken würde. Mir bin ich auch langsam kalt. In die Tasche stecken würde. Ich halte ja die ganze Zeit das Mikro und jetzt zieht ja echt Wind auf. Stell dir doch schon blaue Lippen. Ja. Ja, wir müssen mal gucken. Ich glaube, die nächste Folge machen wir dann aus dem Krankenbett heraus. Mit heißem Tee. Ja. Ja. Und das wird sicherlich ein kaltes Ostern werden. Richtig. Und wir wünschen euch trotzdem, dass ihr einige... Oh, René, seine Hand zittert richtig. Das ist richtig. Ja, ich musste mal, das Blöde ist, ich werde erst mal aneinander. Durch den Wind muss ich meine Hand ein bisschen vor das Mikrofon halten, damit ihr nicht... weggeweht werdet. Nicht einen Ohrenkasper kriegt. Ja, also wir wünschen euch ein schönes Osterfest. Sucht fleißig, seid erfolgreich, sonst habt ihr nächstes Jahr doppelt so viel zu finden. Genau, schöne Eiertage. Ja. Und genießt vor allen Dingen die freien Tage. Ist ja für viele eine schöne Gelegenheit. Ja, also danke, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr uns runtergeladen habt. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.